Jetzt. Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sprudelkampfspiel. Heute mit Damegro. Sputnik Heimspiel. Hypnodance. Jetzt. Dein DJ-Set on Air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Damegro. Could ever be. So many sad songs. I don't wanna write you away. So many. the sad songs. So sick of love songs. I'm so sick of you, you, of you, of you. So sick of love songs. I'm so sick of you, of you. On Air, Sputnik Heimspiel, jetzt mit Damegro. Dein Set gehört? Gehört! Komm ins Radio mit deiner Kunst. Sputnik Heimspiel. We'll be right back. DJ-Set bei Sputnik? Klara, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit D'Amico. DJ on Air, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit D'Amigo. Io sono la terra. Io sono la luce. Mi libero di me stesso. Sputnik Black Beats.